was dagegen, wenn ich eine Nase durchziehe? Nein, bitte sehr. Scheiß drauf, nehmen wir alle eine. Nein, bitte sehr. Scheiß drauf, nehmen wir alle eine. Ich kann mein Gesicht nicht mehr spüren. Ich meine, ich kann es anfassen, aber ich spüre es nicht mehr von innen. Wo hast denn das Zeug her? Kolumbien. Zeug her. Kolumbien. Durchziehe? Nein, bitte sehr. Scheiß drauf, nehmen wir alle eine. Das Zeug her. Kolumbien. Nehmen wir alle eine.